Ah, Vater, wir danken dir. Father, we thank you. Für diesen Raum der Vollkommenheit, Herr. In dem es keine Krankheit mehr gibt. Keinen Schmerz mehr gibt, Herr. Keinen Umstand mehr gibt, kein Problem mehr gibt. Wir danken dir für diesen Raum der Herrlichkeit, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und in kein menschliches Herz gekommen ist, Herr. Das hast du denen bereitet, die dich lieben, Herr. Halleluja. Und wir preisen dich, Herr, dass selbst da, wo unsere Seele, wo unser Verstand keinen Weg sieht, Herr, da hast du einen Weg, Herr. Herr, wo wir nicht wissen, wie es geht, Herr, du weißt, wie es geht, Herr. Halleluja. Oh, du machst eine Bahn, Herr, wo wir niemals gedacht hätten, dass deine Bahn ist, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr, für deine außergewöhnliche, ungewöhnliche, überraschende, aufregende, begeisternden Wege. Halleluja. Oh, ungewöhnlich, außergewöhnlich. Nie da gewesen, nicht erdacht, nicht vorgestellt, jenseits, jenseits von unserem eigenen Denken, Herr. Halleluja. Vielleicht bist du heute Morgen hier und da ist etwas in deinem Leben, was dich ja, was dich erschüttert hat oder dir einen Stich versetzt hat oder dich vielleicht auch einfach geärgert hat. Aber du hast es abgehakt nach dem Motto, naja, so kann man nichts machen. So kann man nichts machen. Und du hast nicht mal gewagt, Gott darum zu bitten, dass er da was macht. Also Gott kann Dinge tun, selbst über das hinaus, was du vielleicht bisher in deinem christlichen Wandel gewohnt warst. Amen. Gott kann alles. Also er kann die Kündigung, die du am Freitag bekommen hast an deinem Arbeitsplatz, die kann er über das Wochenende streichen. Amen. Er kann, ich sag dir einfach mal so ein paar Dinge, wo du vielleicht nicht drauf gekommen wärst, ihn zu bitten. Weißt du, er kann dir Geld auf dein Konto überweisen, ohne dass du weißt, wo es herkommt. Amen. Also er kann Gegenstände, die dir gestohlen wurden oder die du verloren hast, er kann sie einfach übernatürlich wieder erscheinen lassen an Orten, wo du vielleicht schon 10-mal gesucht hast. Ich gebe dir einfach nur ein paar Beispiele. Was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört hat, was in kein menschliches Herz gekommen ist. Er kann die kaputte Festplatte deines Computers rekreieren. Amen. Er kann deinen Motor, der nicht mehr läuft, vielleicht bist du mit dem Auto hergekommen, aber du weißt nicht, wie du wieder nach Hause kommst. Er kann ihn übernatürlich reparieren. Weißt du, er ist der Gott der ungewöhnlichen, außergewöhnlichen Wunder. Er kann Wege schaffen. Er kann Wege schaffen an deinem Arbeitsplatz. Er kann Wege schaffen in deiner Familie. Er kann Wege schaffen in deinen Finanzen. Er kann Wege schaffen auch in Bezug auf deinen Körper, wo es scheinbar keinen Weg gibt. Weißt du, wenn er Metall in Knochensubstanz oder Gewebesubstanz verwandeln kann im Körper, wie wir es gestern Abend gesehen haben, oder Metall auflösen kann, weißt du, dann kann er alles im Bereich der Materie, dann kann er alles. Verstehst du, er kann alles. Er kann einfach alles. Halleluja. Und ich spüre, wie der Heilige Geist wirklich einige wirklich in dir etwas erweckt und wo er dir sagt, oh, Herr, jetzt werde ich kühn. Jetzt werde ich kühn. Und jetzt bitte ich dich um diese Sache. Dein Verstand tilt vielleicht. Dein Verstand sagt, geht gar nicht. Aber Gott ist größer als dein Verstand. Halleluja. Und er ermutigt dich, ihm zu vertrauen. Weißt du, dass er einen Weg macht, wo es keinen Weg gab. Er ermutigt dich, ihm zu vertrauen, dass er Dinge tut in deinem Leben, die du noch nie gesehen hast. Halleluja. Wie viele von euch sind hier und da ist etwas, wo du sagst, ah, ich würde es mir wirklich wünschen, dass das passiert, aber ich habe es bisher wirklich Gott noch nicht mal darum gebeten, dass er da was tut. Oder zum Beispiel, weißt du, normalerweise, wenn du, keine Ahnung, dein Handy verlierst, weißt du, und denkst du, oh Mist, ich habe mein Handy verloren, zu dumm, ich muss mir ein neues kaufen. Und du kommst oft gar nicht auf die Idee zu sagen, okay, Herr, du hast doch Engel, trag mir mein Handy wieder zurück. Bring es mir wieder zurück, als Beispiel, verstehst du? Und vielleicht sind einige hier heute Morgen und das sind Dinge in deinem Leben, wo du eigentlich gesagt hast, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, aber du hast, bist nicht auf die Idee gekommen, Gott zu bitten, weil es jenseits selbst deines Horizontes war, dass Gott da was tun kann. Wie von euch haben solche Dinge in ihrem Leben gerade aktuell? Streck mal deine Hand aus. Okay, wo du bisher nicht Gott drum gebeten hast und wo du gesagt hast, oder wo du einfach, wo es hin, du hast es hingenommen. Du hast es hingenommen. Aber jetzt gerade wird etwas in dir ausgelöst, weil du sagst, okay, mehr als nicht funktionieren kann es nicht. Aber ich kann ihn auch bitten. Ich kann ihn auch bitten. Amen. Streck nochmal deine Hand aus, dass ich sehen kann. An jeden, den es betrifft. Okay. Vater, in dem Namen Jesus, Herr, danke ich dir für die Dimension der ungewöhnlichen, außergewöhnlichen Wunderwerke hier heute Morgen, Herr. Und Herr, gerade jetzt ergreifen wir mit unserem Herzen, was unser Verstand nicht für möglich gehalten hat. Und wo wir deshalb nicht mal drum gebeten haben, weil wir dachten, es ist halt so oder da müssen wir jetzt mit leben oder das, da gibt es keinen Weg, wir müssen halt irgendwie damit klarkommen. Aber Herr, heute Morgen entscheiden wir uns. Du sagst in dein Wort, bittet und es wird euch gegeben werden, Herr. Und wir bitten dich heute Morgen, du kannst ihn jetzt gerade bitten, du bittest ihn heute Morgen genau für diese Sache, genau für diese Unmöglichkeit, dass er einen Weg macht, wo es scheinbar keinen Weg gibt, dass er etwas Außergewöhnliches, Ungewöhnliches tut, wo du nicht erwartet hast, wo du dir vielleicht nicht vorstellen kannst, wo du nicht weißt, wie er es macht. Vielleicht hast du eine Vorstellung, aber am Ende macht es ganz anders. Aber du bittest ihn, bitte ihn gerade jetzt. Sag, Herr, ja genau, ich bitte dich gerade jetzt. Bitte ihn konkret. Sag ihm konkret, was du möchtest. Sag ihm konkret. Ja, wir hatten mal eine Frau, die hatte 3 Silberbarren im Tresor und die wurden ihr gestohlen von Handwerkern, weil sie hatte den Tresor versehentlich offen gelassen. Und bei so einer Konferenz wie dieser hat sie Glauben bekommen in ihrem Herzen und sie hat Gott gebeten, dass er diese Silberbarren wieder zurückbringt. Und 2-3 Tage später hat Gott zu ihr gesagt, schau mal in deinen Tresor. Und sie schaut in ihren Tresor und da waren die Silberbarren wieder. Halleluja. Weißt du, Gott ist alles möglich. Also bitte ihn konkret. Sag, Herr, ich bitte dich um den Dienst der Engel. Vater, wir bitten dich um den Dienst der Engel in allen diesen Situationen, in allen diesen körperlichen Situationen, in allen diesen materiellen Situationen, in all diesen beziehungsmäßigen Situationen, in all diesen Umständen, die scheinbar wie vernagelt sind. Und wir sagen jetzt, Herr, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei dir, Herr. Und wir ergreifen deine Wunderwirksamkeit. Streck dich mal aus und ergreif es. Wir ergreifen deine Wunderwirksamkeit in diesem Bereich in dem Namen von Jesus. Übernatürliche Reparatur, übernatürliche Wiederherstellung, Wiederbringung, kreative Wunder im Körper. Wir ergreifen das, Herr, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört hat. Wir ergreifen dieses übernatürliche Versorgungswunder in Finanzen, Herr. Wir ergreifen das, Herr, dieses Wunder in der Psyche von einem Menschen, der uns vielleicht nahesteht. Wir ergreifen dieses Wunder der Bekehrung für einen Menschen, der uns nahesteht, wo wir es nicht mehr für möglich gehalten haben. Wir ergreifen das, Herr. Wir ergreifen das, Herr. Oh, wir ergreifen es, Herr. Oh, wir ergreifen es, Herr. Wir ergreifen es, Herr. Wir ergreifen es, Herr. Oh, ergreif es. Oh, sag danke, Jesus. Ich nehme es, ich empfange es. Halleluja. Und ich glaube es und ich stelle mich drauf. Und ich denke nicht mehr drüber nach, wie es gehen soll. Sondern ich glaube. Also fürchte dich nicht, glaube nur. Halleluja. Glaube ihm für das Außergewöhnliche, Ungewöhnliche. Oh, das ist dieser Raum der ungewöhnlichen Wunder. Halleluja. Oh, das ist dieser Raum der ungewöhnlichen Wunder. Einige von euch müssen bei nächster Gelegenheit ihren Kontostand checken. Halleluja. Preist den Herrn. Einige von euch müssen vielleicht den kaputten Computer oder Drucker oder Waschmaschine oder was zu Hause einfach nach Hause gehen. Stecker raus, Stecker wieder rein und anschalten. Halleluja. Und es funktioniert wieder. Also, glaube ihm für das Ungewöhnliche. Halleluja. Halleluja. Oder du lässt dieses Auto, das nicht mehr funktioniert hat, du steigst einfach noch einmal ein. Also wie Jesus gesagt hat, wirf dein Netz aus. Noch einmal. Noch einmal. Du sagst, ja, ich habe es schon 5-mal probiert, es funktioniert nicht. Aber auf dein Wort hin, Herr, will ich es tun. Das sind ungewöhnliche, außergewöhnliche Wunder für dich bereitet. Und du wirst sie herausfinden, indem du im Glauben gehst. Halleluja. Einmal hatten wir eine Frau, die ist mit dem Auto hier zu einer Konferenz gefahren und sie hat einen Steinschlag auf die Windschutzscheibe bekommen, ein richtiger Schaden auf der Windschutzscheibe. Aber sie hat es nicht hingenommen, sie hat einfach ihren Daumen auf die Stelle gelegt und hat gesagt, in Jesu Namen Steinschlag oder Windschutzscheibe, rekreiere dich. Und als sie nach einiger Zeit den Finger wieder weggenommen hat, war alles, was noch sichtbar war, der Fettfleck von ihrem Finger. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Also, ich glaube, dass Gott heute Morgen dein Denken erweitern möchte für Dinge, die möglich sind. Ihr seid gesagt, werdet wie die Kinder. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann werdet ihr das Reich Gottes nicht sehen. Manche Wunder verpassen wir, weil wir nicht wie die Kinder darum bitten. Weil wir nicht wie die Kinder es ergreifen, weil wir nicht wie die Kinder darauf zugehen und einfach mit dem Unmöglichen rechnen. Also rechne einfach mit dem Unmöglichen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und wenn sich ein Wunder bei dir manifestiert hat, wenn sich das, worum du ihn gebeten hast, manifestiert hat, oder vielleicht sogar was, worum du ihn nicht gebeten hast, weil er sagt, er wirkt sogar noch über unser Bitten und Erdenken hinaus, dann schreib uns einfach eine E-Mail. Lass uns teilhaben. Schreib uns dein Zeugnis, weil das Zeugnis von Jesus ist wieder der Geist der Weissagung für andere Wunder. Schreib uns einfach dein Zeugnis an wunder@glorylife.net. Schreib uns, was Gott getan hat. Und andere werden dadurch ermutigt. Wir haben so viele ungewöhnliche Wunder schon gehört, aber ich sage dir, wie das die vorher gesungen hat, wir haben erst die Oberfläche gekratzt von dem, was Gott tun will. Amen. Aber er braucht Söhne und Töchter, die bereit sind, es zu ergreifen. Und zu sagen, jawohl, Herr, ich strecke mich aus nach dem Ungewöhnlichen, Außergewöhnlichen. Ich bin bereit, aus der Box meines Verstandes auszubrechen, mit Dingen zu rechnen. Ich bin bereit, kühn zu sein. Ja, ich bin bereit, sogar unverschämt zu sein. Also warum heißt es im Wort Gottes, die Gewalttätigen reißen das Reich Gottes an sich? Weil Jesus liebt die Unverschämten. Im positiven Sinn, im Glauben. Halleluja. Im Glauben. Danke, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Sag, ich habe es ergriffen. Ich stehe drauf. So ist es. Es wird sichtbar. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Und jetzt dürft ihr eure Plätze einnehmen. Sofern ihr einen habt. Ja, aber wir kriegen schon alle rein. Wir stuhlen die allerletzten Stühle. Halleluja. Weißt den Herrn. Also, nimm deinen Platz ein und dann, während du euren Platz einnimmt, macht euch bereit, wirklich zwei wirkliche Ehrengäste heute Morgen nochmal zu begrüßen. Es ist wirklich so ein Wunderbares Vorrecht. Wie von euch wussten eigentlich, dass Tom Ruanola der Ehrenkonsul von Finnland für Australien ist? Halleluja. Wusstet ihr das? Also wir haben hier wirklich ehrenwerte Leute hier im Raum. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Halleluja. Und natürlich Dr. Catherine Ruanola, wirklich so ein Vorrecht, Sie hier zu haben, weil sie reist um die ganze Welt. Sie spricht auf Riesenkonferenzen. Sie ist weltweit im Fernsehen. Sie hat einen Dienst mit 19 Gemeinden und ist weltweit unterwegs. Und sie kommt hier nach Filderstadt. Stell dir mal das vor. Halleluja. Lassen Sie mal herzlich willkommen heißen. Halleluja. Warmly welcome, Catherine. We welcome you to the stage. Joshua is going to translate for you. Come up. Come up. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Good morning. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. I'm just looking at your beautiful faces. Ich schaue einfach in eure schönen Gesichter. Welcome this morning. It's so wonderful to be here with you. Willkommen heute Morgen. Es ist so schön, heute hier zu sein. I think this is one of the easiest places to minister in the world. Ich glaube, das hier ist wirklich einer der einfachsten Orte, an denen man dienen kann. Wasn't it wonderful to see some incredible miracles last night? I was just giving God glory. I'm in awe of His majesty. Diese Wunder gestern Abend zu sehen. Ich habe Gott einfach die Ehre gegeben. Lord, you're wonderful. Actually, I would really love to hear just a few 60-second testimonies. Ich würde es echt lieben, wenn wir einfach so kurze 60 Sekunden Zeugnisse hören könnten. Of people that have had something really wonderful happen to them this weekend. Von Leuten, denen einfach etwas Wunderbares passiert ist an diesem Wochenende. Do we have maybe we could have maybe 3 testimonies of people just very short. But just tell us something that God did for you this weekend. Also einfach 3 Zeugnisse, ganz kurz, aber sag uns einfach, was Gott an diesem Wochenende für dich getan hat. Come quickly, I want to hear. Ja, kommt schnell, ich möchte es hören. Come and tell us, hallelujah. Praise the Lord. That's okay. How many have we got? We got 1. Wir haben 1. Who else is going to come? Come and tell us what happened. Komm und sag uns, was passiert ist. In German or in English? You can tell me in English and then he can tell me it's in German. So, I got an operation on my leg, yeah. Ich hatte eine Operation am Bein. Ich habe eine Vollendoprothese bekommen. Prothese? Yeah. I'm a and also ein künstliches my creed was blocked, yeah. And yesterday I can spring and press my leg. Und die Bewegung war eingeschränkt und jetzt kann ich hüpfen und ich krieg mein Bein amazing? Wieder ganz nach oben. Wow, Jesus, so wonderful. So wunderbar. Praise the Lord. Isn't that amazing? Ist das nicht wunderbar? Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Come and tell us what happened to you. Was bei dir passiert? Hello. I'm Jakobus and I suffered for several years with a religious spirit. Jakobus und für einige Jahre war ich unter so einem religiösen Geist. It was really tremendous in a bad way, and it blocked me in so many areas of my life and almost destroyed me. Und es war wirklich sehr drückend. Es hat mich fast zerstört. And this weekend I tasted something of God that I never had tasted before. Und an diesem Wochenende habe ich was von Gott erlebt oder geschmeckt, was ich noch nie zuvor geschmeckt habe. Maybe in some moments I tasted it, but it was such an intense experience for me this weekend here. From the first second on it went. Und es hat hier von der ersten Sekunde an angefangen und sich gesteigert. Yeah, and I felt like the peak was, or one peak was in the service, or in the worship session here, this morning, yeah. Und ich fand, ein Höhepunkt war einfach der Lobpreis heute Morgen davon. This makes me very happy. What happened in worship this morning? Was ist da im Lobpreis heute passiert? God went beyond my head, I think. Also beyond my thinking, über meinen Verstand hinausgegangen. Beyond my expectation. Über meine Erwartung hinaus. I was so, as I said, blocked by this religious thing. Weil ich war so blockiert von dieser religiösen Sache. Und Minderwertigkeit. Und Minority. Minority complex, yeah, right. That's just worth hearing. Thank you so much. This makes me very happy. Das macht mich sehr fröhlich. Anybody else? God has done something wonderful. We just want to make sure we give him glory. Wo wir Gott die Ehre für geben können. Get one more. Noch eine Sache. Hallelujah. Praise the Lord. Praise den Herrn. Well, we do. Yes, come. Ja, good girl. Well done. You have to be brave to come. Du musst mutig sein, um nach vorne zu kommen. But it's so wonderful. It blesses people. Hello. Okay, ich bin Nicola, ich spreche es auf Deutsch. Yeah. Genau, ich möchte einfach danken für die Güte Gottes, die er mehr bewiesen hat noch. Ich denke uns allen, das Wochenende. Es war jedes Mal jetzt im Lobpreis und in der Anbetung so, dass er Dinge ausgesprochen hat, die danach in der Predigt waren. In worship, it was all the time to me that he spoke things to me that were then in the sermon, part of the sermon. Und er hat gesagt, ich soll es wirklich aussprechen, weil es ist nur stellvertretend, dass er uns in seine Berufung, die er uns gegeben hat, wirklich Zeugnis sein soll, stellvertretend. He said me that I should say that we should that we are testimonies of him. Yes, amen. Genau, und ich möchte ihm einfach danken, dass er das in uns macht und in uns wirkt. Him that he does this in us. Amen. Amen. Amen. Yay. I actually hearing testimonies about how God has touched people in his presence. Zeugnisse zu hören, wie Gott jemanden in seiner Gegenwart berührt hat, is so valuable. Das ist so wertvoll. Because it's so authentic. Weil es ist so echt. And it's so real. Und es ist so wirklich. It's how I got saved. So wurde ich errettet. As a young person on a youth camp. Ich war ein junges Mädchen in so einem Jugendcamp. In worship. Und es war im Lobpreis. I encountered God. Und da habe ich Gott getroffen. I got honest with God. Und ich war ehrlich mit ihm. And said, "Look, I believe in you, but I can't see you and I don't know you." Ich habe gesagt, ich glaube an dich, aber ich kann dich nicht sehen und ich kenne dich auch nicht. And it's very hard to worship someone I can't see and I don't know. Und dann habe ich gesagt, es ist sehr schwierig, jemanden anzubeten, den ich nicht kenne und den ich nicht sehen kann. And I just said, "Help. Please help." Und dann habe ich gesagt, hilf mir bitte. And he did. Und er hat es, das hat er getan. And he made himself real. Und er hat mich echt gemacht. Now every time I come to worship. Und jetzt immer, wenn ich jetzt in Lobpreis gehe. I'm not content just to go through the motions. Dann geht's mir nicht darum, durch die Emotionen durchzugehen. Or just sing a song. Oder einfach ein Lied zu singen. When I pray. Wenn ich bete, I'm not content just to say my prayers. Dann reicht es mir nicht einfach, meine Gebete ausgesprochen zu haben. I need the Spirit's power to help me be aware of who I'm talking to. Ich brauche einfach die Kraft des Geistes, damit ich weiß, mit wem ich rede. And he is so willing to do that for you. Und er ist wirklich willig, das zu tun für dich. He never expected you to worship someone you don't know. Er hat nie von dir erwartet, jemanden anzubeten, den du gar nicht kennst. That's why he has given us the Holy Spirit. Und deswegen hat er uns den Heiligen Geist gegeben. To give us revelation in the knowledge of him. Um uns Offenbarung zu geben in der Erkenntnis von ihm. He has come to help us see him and know him with the eyes of our hearts. Er ist gekommen, damit wir ihn sehen und ihn kennen mit den Augen unseres Herzens. And it's available for every person. Und das ist verfügbar für jeden. We're all wired differently. Wir sind alle ganz unterschiedlich. Some people are very, very sensitive. Einige Leute sind sehr sensibel. That's me. Das bin ich. I feel everything I'm feeling and everything you're feeling all the time. You know? Ich spüre alles, was ich spüre und auch alles, was ihr fühlt, die ganze Zeit. Feelings. I got all the big feelings, all the time, all the feelings. All die Gefühle die ganze Zeit. And I'm very responsive. Und ich bin sehr responsiv, sehr reagierend. But my husband. Aber mein Ehemann. He is a Finn. He's from Finland. Er ist aus Finnland. Do we have any Finns in the room? Haben wir hier noch weitere Finnen? They are a rare breed. Die sind sehr selten. And and Finns are not typically very expressive. Und Finnen sind jetzt nicht so, dass sie sich groß ausdrücken. In fact, the Finnish ambassador Tom represents Finland, and the Finnish ambassador in Australia told a joke. Tom repräsentiert ja auch Finnland in Australien und da hat ihm ein finnischer Botschafter einen Witz erzählt. That all the Finns found very funny. Den finden alle Finns super lustig. He said, once upon a time there was a Finnish man who loved his wife so much. Und da gab's, hieß es, da war mal ein finnischer Mann, der hat seine Frau so sehr geliebt, that he almost told her. Dass er es ihr fast gesagt hätte. And all the Finns went, oh, ha, ha, ha, ha. Und die Finnen finden that's das lustig. Very funny, ha, ha, ha. Die finden das super lustig. But Tom is not a wildly expressive person. Und Tom ist jetzt nicht so eine extrovertierte And Person. And he's highly rational. Und er ist sehr vernünftig, rational. He's a mechanical engineer. Er ist Ingenieur von Beruf. He loves the Germans. Und er liebt auch die Deutschen. He particularly loves German engineering. Und er liebt die deutsche Ingenieurskunst. He loves German food. Er liebt das deutsche Essen. I think he loves everything about Germany. Ich glaube, er liebt alles über Deutschland. Before I was in ministry, he would come to Stuttgart for trade shows. Bevor ich im Dienst war, ist er oft nach Stuttgart gekommen für so Messen oder so Handelsveranstaltungen. And he would say, oh, it's so wonderful, the food. Und er hat mir immer geschwärmt. Es ist so wunderbar, das Essen, die Würste. He loves it all. Er liebt es alles. But he is wired very differently to me. Und er ist ganz anders als ich. And yet he has a beautiful relationship with God. Aber trotzdem hat er eine wunderbare Beziehung mit Gott. And for every one of us, God likes the way he made you. Und für jeden von uns ist es so, dass Gott die Art, wie er dich gemacht hat, mag. And he doesn't want you to conform to what you think you should be like. Und er möchte nicht, dass du dich daran anpasst, was du denkst, wie du sein solltest. You don't have to shake and fall down. Du musst nicht schütteln und auf den Boden fliegen. Me, if I even like get a whiff of the moving of the spirit, I'm like, whoa, falling on the floor. Bei mir ist es so, wenn ich nur so den Hauch vom Geist spüre, dann fliege ich schon fast hin. My pastor used to tell me, some people just have weak wiring when it comes to the Holy Spirit. Dann hat mein Pastor gesagt, ja, manche Leute sind einfach nicht so, sind leicht verkabelt, was wenn es um den Heiligen Geist geht. That's me like, whoa. Das bin ich. But Tom. Aber Tom. If he's having a really significant encounter. Wenn er eine wirklich bedeutende Begegnung hat. You might see a little tear. Dann siehst du vielleicht eine kleine Träne. I want to say that to you because the Father wants to make himself real to you. Ich sage euch das, weil der Vater möchte sich real für euch machen. And you can't judge an encounter by your physical response. Und du kannst eine Begegnung jetzt nicht bei deiner physischen Antwort darauf bewerten. But if you will soft-heartedly open yourself to him. Aber wenn du einfach in einem weichen Herzen dich ihm öffnest. And say, Jesus, I really want to know you. Und sagst, Jesus, ich will dich wirklich kennen. I'm looking for you. Und ich suche nach dir. I want to find you. Und ich will dich finden. He'll make himself real. Dann macht er sich real. Steve's being naughty. What are you? What? I have wings. Ah, du hast ich habe Flügel. I believe I can fly. Ich glaube, dass ich fliegen kann. Oh, that was so much fun last night. I really like the song in Kenyan too. That was a lot of fun too. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. I believe the Holy Spirit wants to make himself real to you today. Ich glaube, der Heilige Geist will sich dir offenbaren heute. And I was so blessed by these beautiful testimonies. Und ich war so gesegnet durch diese wunderbaren Zeugnisse. Hallelujah. So thank you for sharing. Also danke, dass ihr das geteilt habt mit mir. I love it when we get to hear the stories of what the Lord has done. Ich liebe es, wenn wir Zeugnisse von dem hören, was der Herr getan hat. This morning I was just asking the Holy Spirit, what would he like to share with you? Heute Morgen habe ich den Heiligen Geist gefragt, was er gerne mit euch teilen will. We're going to have a time of impartation later. Und wir werden auch später noch eine Zeit der Zuteilung haben. But I have always found that obedience brings blessing. Aber ich habe immer gelernt, dass Gehorsam den Segen bringt. Just do what he says. Tu einfach, was er sagt. Because God is smarter than we are. Weil Gott ist schlauer als wir sind. His ways are higher than our ways. Seine Wege sind höher als unsere Wege. His thoughts are higher than our thoughts. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. And I believe that as we learn what it looks like to listen and obey. Und ich glaube auch, wenn wir lernen, was es heißt, zuzuhören und auch zu gehorchen. And to remember that we are servants of God. Und uns daran zu erinnern, dass wir Diener Gottes sind. He doesn't work for us. Er arbeitet nicht für uns. But we get to the privilege of serving him. Sondern wir haben das Privileg, ihm dienen zu dürfen. And as we align ourselves with this truth of the lordship of Jesus. Und wenn wir uns mit dieser Wahrheit der Herrschaft Jesus eins machen. As we daily reckon ourselves dead indeed to sin and alive to God in Christ by his great grace. Sorry. As we remind ourselves that we are dead to sin and alive to him by his grace. Wenn wir uns daran erinnern, dass wir der Sünde gestorben sind und in ihm zum Leben gekommen sind durch seine Gnade. He wants us to remember who we are and where we fit. Und dann möchte er uns daran erinnern, wer wir sind und wo wir hingehören. And we are to lean into him and remember that in him I live and move and have my being. Und dass wir uns zu ihm kommen und wissen, dass in ihm haben wir unser ganzes Sein. He is our peace. Er ist unser Frieden. And peace is not just emotion under control. Und Frieden ist nicht nur emotional oder nicht nur, dass du deine Emotionen unter Kontrolle hast. Peace is actually a dimension you can step into by faith. Sondern Frieden ist tatsächlich eine Dimension, in die du im Glauben eintreten kannst. Where you can experience God's emotion about the situation. Wo du einfach Gottes Gefühle über die Situation erfahren kannst. Where we have our mind renewed according to his way of thinking. Wo unser Sinn erneuert wird gemäß seiner Art zu denken. That's why he says it's peace that passes understanding. Und deswegen heißt es, dass es ein Frieden ist, der über den Verstand hinausgeht. Lovely place to be. Das ist, was für ein wunderschöner Ort zu sein. We can step into his love. Wir können in seine Liebe eintreten. His perfect love that isn't just a nice thought or a nice feeling. Seine perfekte Liebe, die nicht nur ein netter Gedanke oder ein nettes Gefühl ist, but is an overwhelming, powerful ocean. Sondern die ein überwältigender, starker Ozean ist. The perfect love of God that casts out all fear. Diese vollkommene Liebe Gottes, die alle Furcht austreibt. That empowers us actually to begin to see God rightly. Die es uns erlaubt, Gott richtig zu sehen. God is love. Gott ist Liebe. And love is patient. Und Liebe ist geduldig. Love is kind. Liebe ist freundlich. Long suffering. Long suffering. Sie ist geduldig. It keeps no record of wrongs. Sie schreibt, hält das Böse nicht fest, oder? It always believes. Sie glaubt alles. Believes the best. Sie glaubt das Beste. Always hopes. Sie hat immer Hoffnung. This is our Father. Das ist unser Vater. God is love. Gott ist Liebe. So he is patience. Also ist er geduldig. He doesn't just have patience. Er hat nicht nur Geduld. He is patience personified. Er ist Geduld. Er ist die Personifizierung von Geduld. He doesn't just have kindness. Er hat nicht nur Freundlichkeit. He is the very definition of kindness. Er ist die Definition von Freundlichkeit. He is the definition of gentleness. Er ist die Definition von Höflichkeit. He is the definition of love. Er ist die Definition von Liebe. And now he tells us, when we put our faith in him, und jetzt sagt er uns, wenn wir unseren Glauben in ihn setzen and receive him as our Lord and our Savior, und ihn als unseren Herrn und Erlöser empfangen, by grace we are saved through faith, durch Gnade sind wir erlöst durch Glauben. And that not of ourselves, it's a gift from God. Und das kommt nicht aus uns selbst, sondern es ist eine Gabe Gottes. Not of works, lest anyone should boast. Und das kommt auch nicht aus Worten, damit sich jemand rühmen könnte, aus Werken, dass jemand sich rühmen könnte. When you are saved, wenn du gerettet bist, forgiven, wenn dir vergeben ist, he doesn't remember your sin anymore. Er erinnert sich nicht an deine Sünden. That is just the beginning. Das ist nur der Anfang. That's the, when we come through the door of life. Das ist, wenn wir durch die Tür der Liebe gehen. Jesus is the way. Jesus ist der Weg. The truth. Die Wahrheit. The life. Und das Leben. And as we come to him in faith. Und wenn wir im Glauben zu ihm kommen. And we receive what we can have no part in earning. Und wenn wir das empfangen, wo wir eigentlich keinen Anteil dran haben dürften. When we engage in that divine exchange, wenn wir in diesem göttlichen Austausch eintreten, we bring him our sin, und uns ihm seine unsere Sünden our shame, bringen, unsere Scham, our weakness, unsere Schwäche, and he gives us his righteousness, und er uns seine Gerechtigkeit gibt. He gives us honor, er gibt uns Ehre. He gives us his perfect love, er gibt uns seine vollkommene Liebe. He gives us eternal life, und ewiges Leben. And that's the beginning. Und das ist erst der Anfang. Then the Bible says that the just, the righteous, must live by faith. Und dann heißt es in der Bibel, dass die Gerechten im aus Glauben leben müssen. That means every day we've got to exercise faith. Das heißt, jeden Tag müssen wir unseren Glauben aktivieren. Faith in the fact that he's better than I feel like I deserve. Ich glaube an die Tatsache, dass er besser ist, als ich fühle, dass ich verdient hätte. You wake up in the morning. Du wachst morgens auf. Maybe you feel tired. Vielleicht fühlst du dich müde. Maybe you don't feel very righteous. Vielleicht fühlst du dich nicht sehr gerecht. And you have to then decide, okay, that's right, I'm a Christian. Und dann musst du dich erinnern und sagen, ja, ich bin Christ. So I don't walk by how I feel. Also lebe ich nicht bei dem, wie ich mich fühle. I walk by faith. Sondern ich lebe im Glauben. Okay, let's remind myself now. Okay, lass mich dran erinnern. You're not how you feel. Ich bin nicht, was ich fühle. You're not even defined by how well you did or didn't do yesterday. Du bist sogar nicht mal definiert dadurch, wie gut oder wie nicht gut du dich gestern verhalten hast. You're not defined by your sin. Du bist nicht definiert durch deine Sünde. You're defined by him. Du bist definiert von ihm. It's no longer you who lives, but Christ who lives. Es ist nicht mehr länger du, der lebst, sondern Christus, hooray, der in dir lebt. Hallo, hurra. Halleluja. That's good news. Das ist eine gute Botschaft. And you don't even have to go through a process. Und du musst nicht mal durch so einen Prozess gehen. In order to become this new creation. Um diese neue Schöpfung zu werden. You can't work your way up to it. Du kannst dich da nicht reinarbeiten. Because it's not by works. Weil es geht gar nicht durch Werke. If you could do that, then you could take some of the credit for it. Weil wenn du das könntest, dann könntest du dich auch da den Ruhm für nehmen. But no, thank God. Aber danke Gott. By grace. Durch Gnade. I've been transferred out of the kingdom of darkness into the kingdom of light. Wurde ich von dem Königreich der Dunkelheit in das Königreich des Lichts versetzt. I didn't do anything to deserve this new life. Ich habe nichts dafür getan, um das zu verdienen. I simply humbled myself and received what I could have no part in earning. Ich habe mich einfach gedemütigt und das empfangen, was ich in meinem Verdienst nicht hätte bekommen können. So, I get saved. Also ich werde errettet. Hooray! Hurra! I receive Jesus. Ich empfange Jesus. By faith I believe he's taken away all my sin. Im Glauben empfange ich, dass er alle meine Sünden weggenommen hat. I'm clean. I'm clean. Ich bin gereinigt. I'm righteous. Ich bin gerecht. I'm the righteousness of God in Christ. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. In fact, the Bible says I am as righteous as Jesus. Tatsächlich sagt die Bibel sogar, dass wir so gerecht sind, wie Jesus gerecht ist. It has to be that way because God is light and he can have no fellowship with darkness. Es muss sogar so sein, weil Gott ist Licht und er kann keine Gemeinschaft mit Dunkelheit haben. So he had to make you perfectly righteous. Also musste er dich vollkommen gerecht machen. In the Old Testament, the law was given to help people see how impossible it was to achieve righteousness in your own strength. Im Alten Bund war es so, dass das Gesetz gegeben wurde, um dir zu zeigen, wie unmöglich es ist, Gerechtigkeit auf dem Weg des Gesetzes zu erreichen. But now, under the new covenant, aber jetzt im neuen Bund, thanks be to God. Preis dem Herrn, danke Jesus Gott. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Es gibt jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. So this is the truth. Also das ist die Wahrheit. Thank you God. Danke Gott. I've been delivered from me. Ich bin von mir freigemacht worden. Hooray. So now I get saved. Und jetzt bin ich errettet. And the next day. Und am nächsten Tag wache ich auf. How do I feel? Wie fühle ich mich? I feel pretty tired. Oh, ich bin sehr müde. I didn't pray much yesterday. Ich habe gestern nicht so viel gebetet. Oh man, I said some things I shouldn't have said. Ich habe ein paar Sachen gesagt, die hätte ich gar nicht sagen sollen. I made some wrong choices. Ein paar falsche Entscheidungen getroffen. Well, I'm not doing very well, am I? Ich mache mich nicht so gut. I'm not much of a Christian. Ich bin kein guter Christ. And we walk out of the house that day. Okay, ich raus aus dem Haus. And someone says, "Hi, how are you doing?" Jemand sagt, "Hi, wie geht's dir?" Yeah, all right. Ja, geht schon. Because we're walking by how we feel. Weil wir in dem laufen, wie wir uns fühlen. And forgetting. Und wir vergessen dabei, that you've been cleansed from your past sin. Dass du von deinen vergangenen Sünden gereinigt wurdest. We need to not be forgetful hearers. Wir sollten keine vergesslichen Hörer sein, but we need to remember, sondern wir sollten uns erinnern, that we've been cleansed, dass wir gereinigt wurden, that we've been made righteous, dass wir gerecht gemacht wurden. I want to just show you a scripture. Ich möchte euch eine Bibelstelle zeigen. You can turn here with me if you have your Bible. Ihr könnt da mit mir hingehen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt. Halleluja. Thank you, Lord. We're going to go to 2 Peter. Wir gehen zu 2. Petrus, Chapter 1. Kapitel 1. Oops, go away. Praise the Lord. Here we are. This is very good news. Das ist sehr, sind sehr gute Nachrichten. Verse 3. Vers 3. Of Chapter 1. Von Kapitel 1 im 2. Petrus. His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of him who called us by his own glory and goodness. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch Herrlichkeit und Tugend. In discovering him, in dem im Erkennen von ihm, and every time we lift our voice to worship him, und jedes Mal, wenn wir unsere Stimme heben, um ihn anzubeten, we have the opportunity to know him in a fresh way. Dann haben wir die Gelegenheit, ihn auf eine neue Weise kennenzulernen. We can believe that he's going to reveal himself in a fresh way. Wir können an ihn glauben und er wird sich uns in einer neuen Weise offenbaren. And everything you know and love about him, und alles, was du von ihm kennst und von ihm liebst, now he says, this is true about you. Und jetzt sagt er, das stimmt auch für dich oder gilt auch für dich. As I am, so are you in this world, the Bible says. So wie ich bin, so bist du in dieser Welt, sagt die Bibel. Of course, he is God. Natürlich ist er Gott. We are not God. Wir sind nicht Gott. But we are now made perfectly in his image. Aber wir sind jetzt in seinem Bild geschaffen. Through the blood of Jesus Christ. Durch das Blut Jesu Christi. We've been given a new nature. Haben wir eine neue Natur bekommen. We have the nature of Christ. Wir haben die Natur Christi. So everything you love about his nature. Also alles, was du über seine Natur liebst. He is kind. Er ist nett, freundlich, er ist geduldig, gentle, er ist sanft, long-suffering, er ist geduldig, keeps no record of wrongs, er hält, always hopes. Er schreibt das Böse nicht auf. Er, all these things you love about him, all die Dinge, die du über ihn liebst, as through the knowledge of him, durch die Erkenntnis von ihm, you now have the divine nature. Hast du jetzt dieselbe göttliche Natur. Oh, that's really good news. Das ist wirklich right? Gut. Das sind gute Nachrichten. Through these he has given us his very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. Durch die er uns der größten und kostbaren Verheißung geschenkt hat, damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet, indem ihr dem Verderben entflohen seid, das in der Welt ist, durch die Lust. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness mutual affection, and to mutual affection love. Eben deshalb reicht aber auch da, indem ihr allen Fleiß anwendet, in eurem Glauben die Tugend, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. For if you possess these qualities in increasing measure, ja, denn wenn diese Dinge bei euch sind und reichlich vorhanden, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. So stellen sie euch nicht träge noch fruchtleer hin bezüglich der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. But whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting that they've been cleansed from their past sins. Denn bei welchem diese Dinge nicht sind, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung seiner vorigen Sünden vergessen. So you can read this. Also du kannst das jetzt lesen. And think, oh, okay, yeah, I gotta try harder. Und du kannst sagen, oh ja, okay, ich muss mir mehr Mühe geben. I gotta be more good. Ich werde jetzt noch besser werden. I've gotta have more self-control. Ich werde noch mehr Selbstkontrolle beweisen. I need more perseverance. Noch mehr Durchhaltevermögen. Okay, I've gotta get more of this. I gotta try harder. Ich werde mehr davon bekommen. Ich werde Is that how some of you probieren. Have read this? So. Have some of you read it that way before? Hat jemand das schon mal so gelesen? Yeah, okay. Okay. But actually that's not what it says. Aber das ist eigentlich gar nicht das, was darin steht. He says, if you don't have these things operating in an ever increasing measure in your life. Es heißt, wenn du diese Dinge nicht in einem immer größeren Maße in deinem Leben am Wirken hast. It's because you've forgotten. Dann ist es, weil du vergessen hast. Of who you actually are. Nämlich wer du wirklich bist. You've forgotten that you've been cleansed from your past sins. Du hast vergessen, dass du von deinen vergangenen Sünden gereinigt wurdest. And that you've been invited into a new life. Und dass du in ein neues Leben eingeladen wurdest. It's not about trying harder. Es geht nicht darum, es noch mehr zu versuchen oder noch It's stärker. About deliberately every day walking by faith in the reality of your salvation. Sondern es ist wirklich jeden Tag mehr im Glauben und deiner Erlösung zu wandeln. So this morning I was reading Colossians chapter 3 verse 12 to 14. Heute Morgen habe ich dann Kolosser Kapitel 3 Vers 12 bis 14 gelesen. Therefore as God's chosen people, holy and dearly loved. Daher als Gottes erwähltes Volk, heilig und geliebt. You are God's chosen people, you are holy, you are dearly loved. Ihr seid Gottes erwähltes Volk, ihr seid heilig und ihr seid geliebt. Do you know that's how God feels about you today? Wisst ihr, so fühlt sich Gott über euch heute. Even if you had a bad day yesterday. Selbst wenn du gestern einen schlechten Tag hattest. Even if you haven't measured up to what you think you should be doing. Selbst wenn du nicht das erreicht hast, was du dachtest, dass Because du tun sollst. Because you are in Christ. Sondern weil du in Christus bist. He says you are holy. Sagt er, du bist heilig. There is no one holy but God. Da ist niemand heilig außer Gott. That's what they said to Jesus. Das haben sie zu Jesus gesagt. But now because of Jesus' blood, aber jetzt durch Jesu Blut, he says to you, sagt er zu dir, you are holy. Du bist heilig. Ooh, that's a bit intense. No, das ist intensiv. I haven't earned that title. Ich habe diesen Titel mir nicht verdient. Oh, no, I wouldn't say I'm holy. Ja, ich würde nicht sagen, dass ich heilig Maybe bin. Maybe Pastor Irina is holy. Vielleicht ist Pastorin Irina no, heilig. No, but I couldn't call myself holy. Aber ich könnte mich nie heilig nennen. that's what religion will tell you is a humble position. Und Religion wird dir sagen, dass das eine demütige Position ist. Does that happen in Germany? Gibt's das in Deutschland? Do you get that lie being told to you? Bekommt ihr auch diese Lüge, die euch so erzählt Don't wird? Don't you think yourself holy? Who do you think you are? Halt dich nicht für heilig. Was denkst du, wer du bist? Holier than thou. Heiliger als du. Actually, if you are a believer, aber tatsächlich ist es so, wenn du ein Gläubiger bist, you must believe that you have been made holy. Dann musst du glauben, dass du heilig gemacht worden bist. Perfectly righteous. Perfekt, vollkommen gerecht. Without any stain or spot. Mit ohne jede Sünde. That is the title given to anybody who has received the mercy of Christ. Das ist der Titel, der jedem gegeben würde, der die Gnade Gottes empfangen hat. Is there anyone like that here? Gibt's da ja welche hier? These are the holy ones. Das sind die Heiligen. In whom is all God's delight. Und an denen freut sich Gott. And he says to you, you are holy. Und sagt zu dir, du bist heilig. And you are dearly loved. Und du bist geliebt. When he talks to you today, wenn zu dir heute redet, he's not looking at you with frustration. Dann schaut dich nicht frustriert an. He's not looking at you with disappointment. Schaut dich nicht enttäuscht an. Thinking what a disappointment they are. Also, oh, was für eine Enttäuschung. Nein. No, he looks at you. Nein, schaut dich an. And thinks you are holy. Und sagt, du bist heilig. You are dearly loved. Du bist so geliebt. Even if you didn't do very well yesterday. Selbst wenn du gestern es nicht alles geschafft hast. As soon as you have repented and received his mercy. Sobald du Buße getan hast und seine Gnade empfangen hast. He doesn't take time to get over it. Dann braucht nicht Zeit, um darüber hinwegzukommen. He doesn't ask you to sit in the naughty corner for a while. Bitte dich nicht, dass du in der bösen Ecke für eine Weile stehen musst. If he did, I'd be in the naughty corner all the time. Weil wenn das der Fall wäre, dann würde ich da die ganze Zeit stehen. Never be able to do anything. Weil ich habe. Because I'm on a timeout. Weil ich habe immer einen Timeout sonst bekommen. If you believe that, wenn du das glaubst, that every time you sin, dann jedes Mal, wenn du sündest, you have to be in a time out, dann musst du in dieser you can't do Auszeit anything sein, for God, und dann kannst du nichts für Gott tun. Then, oh, I had a bad thought. Oh, ich hatte einen schlechten Gedanken. Oh, that was a bad attitude. Oh, das war eine schlechte Einstellung. Oh no, I'm in the naughty corner for another 2 weeks. Oh, schon wieder in der bösen Ecke für weitere 2 Wochen. I'm doing pretty good. And then I said something judgmental. Oh, ich habe etwas Verurteilendes gesagt. Back in the naughty corner. Wieder in die böse Ecke. That's how the devil tries to keep the whole church from shining. Und so versucht der Teufel, die ganze Gemeinde davon zurückhalten zu strahlen. That belief is unbelief. Dieser Glaube ist tatsächlich Unglaube. Faith pleases God. Weil Glaube ist, was Gott wohlgefällig ist. But we having received by faith this grace we cannot earn. Weil wenn wir im Glauben diese Gnade empfangen haben, die wir uns nicht verdienen können. Having believed that we've been made holy and righteous and clean. Wenn wir geglaubt haben, dass wir heilig und gerecht und rein gemacht wurden, he says, now because this is your identity, dann heißt es jetzt, weil das deine Identität ist, when you wake up in the morning, wenn du am Morgen aufwachst, grab a hold of truth, dann ergreife diese Wahrheit, before the lies can tell you who you are, bevor dir die Lügen sagen können, wer du bist, before the feelings can tell you who you bevor are, dir deine Gefühle sagen können, wer du bist, because there's a war going on. Weil da geht ein Kampf vonstatten. The devil's waiting for you to wake up. Der Teufel wartet nur, dass du aufwachst. Quick, tell her that she's hopeless. Und dann sage, dass sie ja keine tell Hoffnung her that mehr she's hat. Useless. Sage, dass sie nutzlos tell ist. Her that she's unclean. Sage, dass sie unrein ist. She's a ridiculous hypocrite. Go, naughty corner for you. Ja, in die böse Ecke mit dir. He's waiting there every day. Und wartet so jeden Tag. And so you wake up ready. Und wenn du dann aufwachst. Not going there, devil. dann sagst du dir, ich gehe da nicht in den Teufel. I'm going to choose to walk by faith. Ich entscheide mich, im Glauben zu wandeln. What does God say? Was sagt Gott? He says he'll never remember my sin anymore. Er sagt, dass er meine Sünden nicht mehr sich an sie erinnern wird. He says I'm holy. Er sagt, ich bin heilig. I'm dearly loved. Ich bin tief geliebt. Therefore. Deshalb. Because you are clean. Weil du rein bist. Because you've been forgiven. Weil dir vergeben wurde. Because you are holy and dearly loved. Weil du heilig und tief geliebt bist. Clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. Kleidet euch selbst mit Mitgefühl, Freundlichkeit, Demut und Sanftheit und Geduld. Because this is the truth about you. Weil das die Wahrheit über dich ist. Now make every effort. Mach jetzt bring jetzt jeden Fleiß auf. To grab a hold of what's available. Um das zu ergreifen, was verfügbar ist. Goodness. Güte. Kindness. Freundlichkeit. Faith. Glaube. Everything you need for life and godliness. Alles, was du für ein Leben in Göttlichkeit brauchst. He's made a wardrobe for you. Er hat dir so einen Kleiderschrank für dich bereitet. Get up and put on the clothes. Und du stehst auf und ziehst die ganzen Kleidung. Clothe yourself with his peace. Du kleidest dich in seinem Frieden. Clothe yourself with compassion. Du kleidest dich in Mitgefühl. Clothe yourself with gentleness. Du kleidest dich in Sanftheit. Step into his patience. Du trittst in seine Güte, seine Geduld ein. It's altogether different than thinking I have to have patience. Es ist ganz anders, als wenn du sagst, ich muss geduldig sein. Ich muss freundlich sein. Ich muss geliebend sein. No, it's no longer you who lives. Nein, es ist nicht mehr länger du, der lebst. Don't buy into that lie. Kauf nicht diese Lüge. But remind yourself. Sondern erinnere dich. Every day I am dead to sin. Jeden Tag, ich bin tot der It's Sünde. No longer me who lives. Es bin nicht mehr länger ich, der lebt. I remind myself. Ich erinnere mich. Thank God, I've Danke been Gott. Washed by the blood ich bin Jesus. Gewaschen durch das Blut von Jesus. Thank God, I'm Danke a new Jesus. Creation. It's the good news of the gospel. Das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium. I just love to preach it. Ich liebe es einfach, das zu predigen. Because it's such a simple yet forgotten truth. Weil es ist so eine einfache, aber trotzdem in Vergessenheit geratene Wahrheit. Wenn du nicht in der Realität von all diesen wunderbaren Tugenden wandelst, God's not there with a stick to say to smack you and to say I'm so angry with you. Dann steht da Gott nicht mit der Rute und sagt, ich bin so sauer auf dich und. He's coming to say, hey. Sondern er sagt, hey. Beautiful one. Wunderschöne Tochter. My beloved. Meine Geliebte. You've forgotten who you are. Du hast vergessen, wer du bist. You need to remember. Du musst dich wieder dran erinnern. I'm not angry at you. Ich bin nicht sauer. I've forgiven you. Ich habe dir vergeben. You're forgiven. Dir ist vergeben. So come on. Also komm. Why are you wearing those rags of heaviness? Warum trägst du diese Kleider der Schwere? Why are you wearing those rags of sadness? Warum trägst du diese Lumpen der Traurigkeit? Why are you wearing those yucky clothes? Warum trägst du diese Kleider? Come on, I've got some lovely things for you to wear komm, today. Komm, ich hab dir was Wunderschönes für dich zum Anziehen. Let's put on patience. Lass uns Geduld anziehen. Put on kindness. Lass uns Freundlichkeit anziehen. Put on the goodness of God. Lass uns die Güte Gottes anziehen. You gotta do it. Das musst du tun. Because the world needs to see Jesus. Weil die Welt muss Jesus sehen. The world doesn't need to see. I'm feeling miserable because I'm a hypocrite and terrible things have happened. Die Welt muss nicht sehen, oh ja, ich bin so schlimm und alles, was so passiert ist. No, you heard Pastor George preach, arise, shine. Nein, du hast gehört, wie Pastor G. gepredigt hat, mach dich auf, werde Licht. I love it. In the German translation, it says, arise, be light. Weil ich liebe das auch in der deutschen Übersetzung, da heißt es, mach dich auf, werde Licht oder sei Licht. Yay! Bear with each other and forgive any grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. Ertragt einander und vergebt alles, jeden Groll, den ihr gegeneinander habt. And then over all these virtues, und über all diesen Tugenden, put on love, zieht an die Liebe, which binds them all together in perfect unity. Die alle in perfekter Einheit zusammenbindet. So when you walk out of your room, also wenn du dann aus deinem Raum gehst, you should look in the mirror of his word, dann hast du dich studiert im Spiegel seines Wortes. Remind yourself of who you are. Du hast dich daran erinnert, wer du bist. Because you're reminding yourself of who he is. Weil du dich daran erinnerst, wer er ist. The Bible says, we all with unveiled faces behold as in a mirror the glory of the Lord. Das heißt, wir alle wie mit unverhülltem Angesicht, wie in einem Spiegel, schauen uns die Herrlichkeit Gottes an. What do you see when you look in a mirror? Was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? What do you see when you look in the mirror? Wenn ihr in den Spiegel schaut? You see yourself. Du siehst dich selbst. So when we're beholding God, also wenn wir Gott anschauen, he says what you see about me, sagt er, was ihr von mir seht, is a mirror. Ist wie ein Spiegel. I want you to see me. Ich will, dass ihr mich seht. And know now this is what your character is. Und dann seht ihr, ja, das ist jetzt, was dein Charakter ist. So when you read all the promises of God, also wenn du all die Verheißungen Gottes liest, and you see, these promises are for the righteous, und du siehst, diese Verheißungen sind für die Gerechten, you don't have to say, oh rats, never mind, I don't measure up for that promise. Du musst nicht sagen, oh Mist, das bin nicht ich. You can say, oh hooray, this is for me. Dann kannst du sagen, hurra, das ist für mich. Because he's made me righteous. Weil er hat mich gerecht gemacht. Philippians chapter 4, verse 4. In Philipper Kapitel 4, Vers 4. I love the whole chapter of Philippians 4. Ich liebe das ganze Kapitel Philipper 4. It's so fantastic instruction on how to live the Christian life. So gute Anweisung, wie wir das christliche Leben leben können. It's delicious. Es ist einfach wunderbar, köstlich. Okay, so verse 4. Also in Vers 4. Rejoice in the Lord always. Freut euch im Herrn alle Zeit. I will say it again. Rejoice. Wiederum will ich sagen, freut euch. That means when you wake up again in the morning. Das heißt, wenn du am Morgen wieder aufwachst. And you're tired. Und du bist müde. And the enemy is there, quick. Und der Feind will. Feind steht da wieder. You go. Rejoice, I'm so grateful I'm free. Dann freust du dich und sagst, ich bin so dankbar und frei. Grateful God is bigger than my feelings. Ich bin so dankbar, dass Gott größer ist als meine Gefühle. I'm so grateful for the blood of Jesus Christ. Ich bin so dankbar für das Blut Jesu Christi. I will rejoice in you and be glad. Ich will mich in dir freuen und fröhlich sein. Smith Wigglesworth would say, Smith Wigglesworth hat gesagt, that when he wakes up in the morning, so wie er morgens aufwacht, he wouldn't gently wake up. Er würde sanft aufwachen. As soon as he was awake, aber sobald er wach war, he said he would jump out of bed, würde er aus dem Bett springen and dance vigorously, und ganz wild tanzen, rejoicing in the Lord, und sich im Herrn freuen. Why? Warum? Because he wasn't going to give the devil an inch. Weil er dem Teufel nicht einen Millimeter geben wollte. I love the Bible. I just say it again. Rejoice! Ich sag's nochmal. Freut euch. And then he says, something we sometimes skip over. Und dann sagt er etwas, wo wir manchmal drüber gehen. Let your gentleness be evident to all. Lasst eure Sanftmütigkeit zu jedem sichtbar sein. Let your gentleness be evident to everyone. Lasst eure Sanftmütigkeit jedem sichtbar sein. You have an assignment. Du hast einen Auftrag. You're wondering what your ministry call is. Du wunderst dich vielleicht, was ist dein Dienst, was deine Berufung ist. It is to be the light of the world. Es ist das Licht der Welt zu sein. And this is how you do it. Und so tust du das. From the minute you wake up. Von der Minute an, wo du aufwachst. You remember what you look like. Erinnerst du dich daran, wie du aussiehst? By grace I have been saved. Aus Gnade wurde ich errettet. Jesus Christ has redeemed my life. Jesus Christus hat mein Leben errettet. He's made me clean. Er hat mich gereinigt. I am holy and dearly loved. Ich bin heilig und tief geliebt. He's better than I feel like I deserve. Er ist besser als ich denke, dass ich es verdient hätte. Even if my heart condemns me, he's greater than my heart. Sogar wenn mein Herz mich verdammt, ist er größer als mein Herz. He's given me everything pertaining to life and godliness. Er gibt mir alles, was es braucht für das Leben und in Today he has laid up good works in advance for me to do. Und er hat heute gute Werke schon für mich vorbereitet. And as I spring out of bed, und während ich aus dem Bett springe, I can put on love. Kann ich die Liebe anziehen. I can put on kindness. Kann ich Freundlichkeit anziehen. I can put on gentleness. Kann ich Sanftmütigkeit anziehen. And when I talk to somebody, und wenn ich mit jemandem rede, it's going to be evident to them, dann wird es ihnen, werden sie sehen, that God's love is real. Dass Gottes Liebe real ist. Amen. Halleluja. Rejoice, let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Lasst eure Sanftmütigkeit offenbar werden allen Menschen, der Herr ist nahe. Don't be anxious about anything. Seid um nichts besorgt. But in every situation with prayer and petition and thanksgiving present your requests to God. Sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott offenbar werden. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. You know, you can put on God's faith as well. Weißt du, dass du sogar Gottes Glauben anziehen kannst? So, your loving Father. Sagt dein geliebter Vater. Says I know you are living in a world that's full of troubles. Sagt ja, ich weiß, du lebst in einer Welt, die voller Probleme ist. He says, but don't let your heart be troubled. Aber lass dein Herz nicht besorgt sein. I've overcome the world. Ich habe die Welt überwunden. You're no longer subject to the world. Du bist nicht mehr länger Teil dieser Welt. I brought you into my house. Weil ich habe dich in mein Haus geholt. And I'm taking care of you now. Und jetzt kümmere ich mich um dich. So now, tell me everything that's troubling you. Also sag mir einfach alles, was dich bekümmert. And now, give thanks because I'm already doing it for und you. Dann, I'm taking care of that dann now. Und dank mir, weil ich kümmere mich schon drum. You cast your cares on me. Du wirfst all deine Sorgen auf mich. Because all I need from you. Und alles, was ich von dir brauche, is to believe. Ist, dass du mir glaubst. I'll take care of the rest. Ich werde mich um den Rest kümmern. You just bring it all to me. Du bringst es alles mir. And don't let your heart be troubled. Und lass dein Herz nicht bekümmert sein. I didn't create you to carry heaviness. Ich habe dich nicht dafür erschaffen, dass du die Schwere tragen musst. I didn't create you to carry all this weight. Ich habe dich nicht dafür geschaffen, dass du das alles tragen musst. Just give it to me. Gib es einfach let mir. Me take care of that. Lass mich darum kümmern. And you, und du, just put on my virtue. Zieh einfach meine Tugenden an. Put on my faith. Zieh meinen Glauben an. Put on my peace. Zieh meinen Frieden an. And now, what I want you to do, und was ich jetzt möchte, dass du tust, is just go and be a blessing to everyone around you. Ist, dass du einfach gehst und ein Segen für jeden um dich herum bist. That's all you have to do. Das ist alles, was du tun musst. Look for an opportunity in everything to be like Jesus. Schau nach einer Gelegenheit, in allem so zu sein wie Jesus. And this is abundant life. Und das ist das Leben. Amen. Amen. Praise the Lord. Thanks, God. How does it feel to be free? Wie fühlt es sich an, frei zu sein? Sehr gut. How does it feel to be holy? Wie fühlt es sich an, heilig zu sein? Wunderbar. Ay, ay, ay. Really does. Das ist wirklich so. But in really to really step into the joy of your salvation. Aber um wirklich in die Freude deiner Erlösung einzutreten, you need to really allow yourself to believe it. Dann musst du dir wirklich erlauben, das zu glauben. A lot of us technically believe it. Viele von uns glauben das so technisch, so im Verstand. God wants you to take a step right into it. Aber du musst da einen Schritt reinmachen. To get comfortable in your new clothes. Um einfach dich in diesen neuen Kleidern bequem zu fühlen. And to realize you look good in them. Und zu verstehen, dass du darin echt gut aussiehst. You do. You tell your neighbor, you look great. Sag deinem Nachbarn, du siehst gut aus. You look like Jesus. Du siehst aus wie Jesus. Halleluja. Halleluja. He wants you to experience the emotion of what it feels like not to be defined by your feelings. Wenn du das mal erlebst, wie es sich anfühlt, dass du nicht durch deine Gefühle definiert bist, but to really believe that you are a new creation. Und sondern dass du wirklich glaubst, dass du eine neue Schöpfung bist, that you are actually a gift. Dass du wirklich ein Geschenk bist. When the woman at the well was talking to Jesus, also die Frau am Brunnen, die hat mit Jesus geredet. Jesus was saying, if you only knew who you were talking to. Und Jesus hat so gesagt, wenn du nur wüsstest, mit wem du hier redest. God wants you to have that feeling. Gott möchte, dass du dieses Gefühl hast. Like it's their good. It's a great day for the next person I'm about to meet. Dass du dir sagst, es wird ein wunderbarer Tag für die Person, die ich jetzt treffen werde. That's not arrogance. Das ist nicht Arroganz. That's a holy confidence that comes from being rooted and grounded in the love of God. Das ist ein heiliges Selbstbewusstsein, das daher kommt, dass du in Gott gegründet bist. Anyway, I could talk for a very long time about this. Also ich könnte jetzt da noch sehr lange drüber sprechen. But if you will just believe it, aber wenn du es einfach glaubst, Germany will change. Dann wird sich Deutschland verwandeln. Now I want to ask you today, ich möchte euch heute fragen, have you stepped into eternal life with Jesus? Seid ihr in das ewige Leben mit Jesus eingetreten? Now a lot of people believe in God. Viele Leute glauben an Gott. Even the devil believes in God. Aber sogar der Teufel glaubt an Gott. But he's not saved. Aber er ist nicht erlöst. Broad is the way that leads to destruction. Breit ist der Weg, der in die Zerstörung führt. And narrow is the way that leads to life. Und schmal ist der Weg, der zum Leben führt. What is the way to life? Was ist der Weg zum Leben? It's through Jesus Christ. Es ist durch Jesus Christus. The Son of the living God. Der Sohn des lebendigen Gottes. Who laid down his life. Der sein Leben niedergelegt hat. So that we could come into his life. Dass wir in sein Leben eintreten können. He was raised from the dead. Wurde vom Toten auferweckt. And now he offers anyone who will receive it. Jetzt bietet er jedem, der es empfangen wird, his salvation. Seine Erlösung. He's paid the price for sin. Er hat den Preis der Sünde gezahlt. He's forgiven you. Er hat dir vergeben. And if you humble yourself and receive it, und wenn du dich demütigst und es empfängst, he says, I'll come in and make myself real to you. Dann sagt er, dann werde ich kommen und mich selbst dir offenbaren. On the cross there were two thieves. Am Kreuz waren zwei Diebe, who were crucified alongside Jesus. Die neben Jesus gekreuzigt wurden. One was mocking Jesus, hateful to the end. Und der eine hat Jesus verspottet, war voller Hass. Well, why don't you get us all down off the cross if you're really God? Und hat gesagt, ja, warum holst du uns nicht alle hier runter, wenn du wirklich Gott bist? But the other one. Aber der andere. He said, hey, this man's done nothing wrong. Hat gesagt, hey, dieser Mann hat nichts falsch gemacht. And then he turned to Jesus. Und dann hat er sich an Jesus gewandt. And he looked in those eyes of compassion. Und er hat in diese Augen des Mitgefühls geschaut. And he said, Lord, remember me when you come into your kingdom. Und hat gesagt, Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. And then Jesus looked at him. Und er hat Jesus ihn angeschaut. And he loved him. Und er hat ihn geliebt. And he said, this day. Und er hat gesagt, noch heute. You'll be with me in paradise. Wirst du mit mir im Paradies sein. He didn't do anything to earn salvation. Der hat nichts getan, um die Erlösung zu verdienen. He simply humbled himself and recognized his need for the Savior. Er hat sich einfach nur gedemütigt und seine Notwendigkeit für einen Erlöser anerkannt. He believed Jesus could save him and give him eternal life. Er hat geglaubt, dass Jesus ihn retten könnte und ihm ewiges Leben geben könnte. And so Jesus gave it to him. Und so hat Jesus es ihm gegeben. That's what we need to do. Und das müssen wir tun. Humble ourselves and receive Jesus. Uns selbst demütigen und Jesus empfangen. As our Lord and Savior. Als unseren Herrn und Erlöser. The one who has taken our sin. Derjenige, der unsere Sünde getragen hat. And offers us his holiness. Und der uns seine Heiligkeit darreicht. As we bow our heads right now. Wenn wir unsere Köpfe jetzt beugen. I want to ask you, if you're here and you don't have an assurance in your heart that you have been saved. Wenn du hier bist und du hast nicht diese Gewissheit in deinem Herzen, dass du erlöst bist. The Lord is here. Der Herr ist hier. And he wants so much for you to know him. Und er möchte so sehr, dass du ihn kennst. The Bible says this is eternal life. Die Bibel sagt, das ist das ewige Leben. That they may know you, the one true God and Jesus Christ whom he sent. Dass sie dich that they may know you. Ja, dass sie dich kennen würden, der Jesus Christus, den du gesandt hast. If you're here and you say I need to get my life right with God. Wenn du hier bist und du sagst, ich muss mein Leben in Ordnung bringen mit Gott. It would be my great privilege to pray with you this morning. Würde ich gerne mit dir beten heute Morgen. To come with you as you receive Jesus as your Savior. Und mit dir kommen, während du Jesus als deinen Erlöser empfängst. If that's you today, would you lift your hand wherever you are? Wenn du das bist, dann würdest du einfach deine Hand heben, wo immer auch du bist. The Bible says, if you'll acknowledge me before men, I'll acknowledge you before my Father who's in heaven. Der Jesus sagt, wenn du mich vor den Menschen anerkennst, dann werde ich dich vor meinem Vater anerkennen. Is there anybody else that says yes? Ist da noch jemand? Today I choose Jesus. Er sagt, heute wähle ich Jesus. I want to have a real relationship with him. I want to be saved. Ich möchte eine echte Beziehung mit ihm haben. Ich möchte erlöst werden. Anybody else that says yes, that's me. Ist da noch jemand? Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I know too that there are people watching online. Und das sind Leute, die online zuschauen. And so if you would like to pray with me right now. Und wenn ihr das mit mir beten möchtet. Let's pray this out loud together. Dann lasst es uns einfach laut zusammen beten. If you want to come, I'll pray with you. Come. Wenn du kannst gerne kommen. Is there anybody else that would like to join him now? Ist noch jemand, der einfach da mitmachen möchte? You can come. Du kannst gerne kommen. Hallelujah. I'm so happy for you. Ich freue mich so für dich. Thank you. My name is Jesse. Nice to meet you. Hallelujah. Anybody else want to come today? Möchte noch jemand nach vorne kommen? Step into life. Und in das neue Leben eintreten. You can come. Dann kannst du jetzt kommen. Yeah. Yeah. Beautiful. Beautiful. Hallelujah. Yay! It's wonderful. Wunderbar. Oh, yeah. Nice to meet you. Oh, yeah. Thank you. Let's come together. Come, come. Anybody else? Come, come, come. Yeah, come here. You too? You're coming too? Hey. Hallo. So wonderful. Hey. This is awesome. Es ist so wunderbar. Hallelujah. You know, Jesus says, if you confess me before men, I'll confess you before my Father who's in heaven. Jesus sagt, wenn ihr mich vor der Welt oder vor den Menschen bekennt, dann werde ich mich zu euch vor meinem Vater bekennen. He says, if you're not ashamed of me, I will never be ashamed of you. Er sagt, wenn ihr euch nicht vor mir schämt, dann werde ich mich nicht so vor this nie is für very euch special schämen. That you've come. Es ist so, so besonders, dass ihr gekommen seid. It's very powerful. Es ist sehr, voller, sehr kraftvoll. Just pray together. Lass uns zusammen beten. And as we pray, let's be aware of who we're talking to. Und während wir beten, lass uns einfach bewusst sein, zu wem wir hier sprechen. This is the God of the universe. Das ist der Gott des ganzen Universums. God who gave himself for us. Der Gott, der sich selbst für uns hingegeben hat. Your Father who loves you. Dein Vater, der dich liebt. Let's pray. Lass uns beten. Father God. Vater Gott. I believe. Ich glaube. Ich glaube. Let's say it together. I believe. Lass uns zusammen sagen, ich glaube, you sent your son Jesus, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast, to forgive me, um mir zu vergeben, to die in my place, um an meiner Stadt zu sterben, to be punished in my place, to be punished in my place, um an meiner Stadt bestraft zu werden. I believe, ich glaube, that Jesus died and rose again. Dass Jesus gestorben und wieder auferstanden ist. Dass Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist. And right now, Lord. Und jetzt, Herr. Und jetzt, Herr. I receive. Empfange ich. Your forgiveness. Deine Vergebung. Deine Vergebung. Your holiness. Deine Heiligkeit. Deine Heiligkeit. Your new life. Dein neues Leben. Dein neues Leben. Your spirit. Deinen Geist. Deine Eternal life. Ewiges Leben. Through the one true God. Durch den einen wahren Gott. And Jesus Christ. In Jesus Christus. Amen. Amen. Amen. Father, I say thank you, God. I say thank you, God. Hallelujah. Hallelujah. Father, I pray for each one of these precious ones. Vater, ich bete für jeden dieser kostbaren. Would you reach your hands out to them right now? Würdet ihr eure Hände zu ihnen ausstrecken? Father, I declare them forgiven. Herr, ich erkläre, dass ihnen vergeben ist. Loved. Sie sind geliebt. Saved. Errettet. Hallelujah! That from this day forward. Dass von heute an. They don't have to be afraid. Müssen sie keine Angst haben. Because they have been redeemed. Weil sie erlöst wurden. They have been chosen. Sie wurden erwählt. They are holy and dearly loved. Sie sind heilig und tief geliebt. This is what you say about them. Das sagst du über sie. In Jesus' name. In Jesu Namen. Father, fill them with your spirit. Vater, füll ihn mit deinem Geist. I declare them forgiven. Ich erkläre, dass sie vergeben. Ihnen ist vergeben. Wow, forgiven. Free. Saved. Whole. Redeemed. Redeemed. Forgiven. In the name of Jesus Christ. Im Namen Jesu. Forgiven. Vergeben. Holy. Heilig. Redeemed. Erlöst. Forgiven. Vergeben. Holy. Heilig. Righteous. Gerecht. Forgiven. Vergeben. Holy. Heilig. Righteous. Gerecht. Redeemed. Erlöst. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Let's worship him. Jesus. Jesus, we love you. Jesus, we love you. Jesus, we worship you. Jesus, wir beten dich an. Wonderful, wonderful, wonderful Jesus. Wunderbarer Jesus. Jesus, we love you. Jesus, do you want to say something to them? Yeah. My man. Mein Mann. My man. Amen. What's your name? Wie heißt du? Jerome. Shalom. Jerome, yeah, Shalom. Ich habe ihn schon. I just put Jesus in me. I said yes to him, yeah. I just want to do it again. I know you do. I know. Yeah. You want to do it again and again and again and again. I have a. Lord wants to give you a new name today. Der Herr möchte dir heute einen neuen Namen geben. Okay. And it's LT. Es ist LT. LT. Stands for Lichtträger. Lichtträger. Es steht für Lichtträger. And wherever you go. Und wo immer du hingehst, and God's going to open doors for you like know that doors can be open for any of us. Und Gott wird die Türen öffnen, die sonst doors keinen geöffnet haben. Das I'm sind talking für doors dich. For even for the Muslim people, even for Muslime, in the darkest places, an den dunkelsten you're going to Orten, bring the light. Wirst du das Licht be, for you are LT, the carrier, the Lichtträger du bist LT, of the light. Der so wherever you go, you're going to carry that light with you, and you're shining with it even Licht now. Mit dir tragen. And as you get saved again and again and again, wirst, okay. That light is going to even increase more. Wirst du erlöst, wird das Licht sogar noch mehr werden. So, you're going to change the world, man. Also, du wirst die Welt verändern. You're going to change the world. Du wirst die Welt verändern. Okay. LT. LT. LT. LT. Hallelujah. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. God bless you. I'm so happy for you. Segne dich. Ich freue mich so für dich. I could sing of your love forever. Oops. I could sing of your love forever. I could sing of your love. Ich kann von könnte von deiner Liebe singen. I could sing of your. So what do you remember about the message today? Also, was ist euch von der Botschaft hängen geblieben? Just testing. Ich musste einfach dancing in the morning. Okay, am Morgen tanzen, ja. Rejoice and again freut I euch. Say. Und wieder sage ich, freut euch. And be glad. Und seid fröhlich. Put on compassion, kindness. Put on the compassion and the kindness. Zieht die das Mitgefühl und die Freundlichkeit an. Step into your new identity. Tretet in eure neue Identität ein. Walk by faith, not by wandelt feelings. Im Glauben und nicht bei Gefühlen. And let his feelings become your reality. Und lass seine Gefühle zu deiner Realität werden. Halleluja. Halleluja. Amen. Okay, I think they got it. Ich glaube, ihr habt es verstanden. Praise the Lord. We're going to in a few minutes we're going to take some time to release impartation. In ein paar Minuten werden wir dann Zeit nehmen, um einfach Zuteilungen zu geben. But before we do that, I've been asked to receive today's offering. Aber bevor wir das machen, wurde ich gebeten, das die Opfer heute einzunehmen. It's such a joy and a privilege to be able to bless God. Es ist einfach so eine Freude, in der Lage zu sein, Gott zu segnen. To worship God with our gifts. Und Gott mit unseren Gaben zu segnen. And we do this giving out of our new identity. Und wir tun das aus unserer neuen Identität. People who are unafraid. Als Leute, die keine Furcht haben. People who are free. Leute, die frei sind. People who are blessed. Leute, die gesegnet sind. Do you know you are a blessed people? Wisst ihr, dass ihr ein gesegnetes Volk you seid? Have been blessed by God. Ihr wurdet gesegnet Halleluja. Von Gott. So as those who have blessed and dearly loved, also als die, die gesegnet sind und tief geliebt sind, let's ask the Lord, what could I give? Lass uns den Herrn fragen, was kann ich geben? And let's bless him with a great blessing today. Und lassen uns ihn heute mit einem großen Segen He has loved us so extravagantly. Er hat uns so überaus geliebt. Let's extravagantly worship him without giving. Lass uns ihn überaus anbeten in unserem Geben. God loves a cheerful giver. Gott liebt einen fröhlichen Geber. Not one that's under compulsion. Nicht jemand, der das aus Zwang macht. No, I have to do it because that's what you're supposed to do. Ich muss das jetzt machen, weil das muss man ja machen. No, you do it because oh, I get the privilege of being able to bless God today. Sondern du sagst, ja, ich habe das Privileg, heute Gott zu segnen. That's the cheerful giver God loves. Das ist der fröhliche Geber, den Gott lieb hat. So, how we do this? Also wie machen wir das? Come on, you come and do it. You come and finish it, and then we'll sing a happy song. Danach singen wir ein fröhliches Lied. Hallelujah. You can keep the microphone. You have one. Very good. Yeah. Genau. Also ihr habt immer zwei Möglichkeiten zu geben hier vor Ort. Ihr könnt in bar geben, jetzt gleich in den Eimer. Oder ihr könnt Verpflichtungserklärung nehmen, die unter eurem Stuhl ist. Nutzt einfach die eine Hälfte. Hier könnt ihr mit nach Hause. Die eine Hälfte tut ihr in den Eimer rein mit Stift. Ja, Stift ist nicht zum Nachhause nehmen. Sondern die andere Hälfte nimmt es mit nach Hause und überweist dann in den nächsten Tagen einfach. Über Livestream werden dir die Infos eingeblendet. Du kannst entweder per Überweisung geben oder per PayPal oder per Kreditkarte. Und ich habe irgendwie so den Eindruck, während der Steve schon hier oben ist, lasst uns doch heute mal wirklich, lasst uns wirklich so ein Saatfest aus dieser Sache machen. Also es gibt Erntedankfeste, viele Erntedankfeste, aber in manchen Orten, habe ich gehört, gibt es auch Saatfeste. Ich glaube, es ist noch was Besseres eigentlich, ein Saatfest zu feiern, als ein Erntefest zu feiern, weil ein Saatfest ist ein Glaubensfest. Ja, du weißt, wenn du säst, dann wirst du ernten. Amen. Das heißt, du feierst schon, während du säst, feierst du schon die Ernte. Okay? Ja, die Bibel sagt, solange die Erde besteht, wird nicht aufhören Saat und Ernte. Das heißt, so sicher wie du säst, so sicher wird die Ernte kommen. Und deswegen gibt es tatsächlich manche Orte, sogar in Deutschland auch, wo es Traditionen gibt von Saatfesten, wo Leute wirklich feiern, wenn die Saat ausgebracht wird. Und heute wollen wir mal so richtig feiern, während wir die Saat ausbringen. Deswegen, ihr Ordner, bringt doch einfach mal die Eimer hier nach vorne, stellt die Eimer hier vorne auf. Und jeder von euch darf einfach so richtig tanzend nach vorne kommen und das Saatkorn hier reinlegen. Wenn du nicht nach vorne kommen willst, dann kommen die Ordner auch noch kurz durch und schauen, wer sonst noch geben möchte im Saal. Aber fühl dich einfach frei, wir haben so viel Freiheit hier. Fühl dich einfach frei, wirklich zu tanzen, zu singen. We just do a sowing feast, you know. So we do a sowing feast, you know. There are reaping feasts, but there is also a sowing feast. Today we do a sowing feast. It's a tradition, you know. Yeah. Sowing? Sowing. No, sowing. So. We already got new clothes. I mean, yeah. So we just do a dance or something like that while we give. Yeah, a polka, for example. A polka? Yeah. Das we can do, yeah. Das we can do, okay. Okay, hast du dein Saatkorn bereit? Okay. Wenn du über Livestream zuschaust, du kannst über Livestream geben, du kannst tanzen zu Hause, okay? Hier, komm einfach nach vorne, bring dein Saatkorn, lass uns durch ein Saatfest feiern. Halleluja.